Ich begrüße Norman Egli im Labor für Entrepreneurship. Ich habe verstanden, dass Sie eine Art auch Community, ich sage es mal mit meinen Worten, also ist, eigentlich ist es eine Börse, wo man Bücher tauscht, genau, ja. Kauft, also nicht tauschen, verkauft. Also kaufen und verkaufen. Und das ist für Studenten und das soll dazu dienen, dass man Bücher vielleicht insgesamt preiswerter bekommt und so. Aber mehr will ich nicht sagen. Am besten Sie erklären uns, was ist so das Geschäftsmodell? Okay, also die Idee kam, als ich in Irland studiert hatte. Da ist das System, da sind dann so 20, 30 Mann in einem Kurs und die müssen ganz strikt einen Plan ablaufen. Also einen Kurs belegen, jedes Semester oder mehrere Kurse. Und dann jeder weiß, was ich im ersten Jahr bei welchem Professor für ein Buch brauche. Und dann geben eigentlich immer die älteren Studenten den jüngeren Studenten die Bücher. Also musste ich mich nur einmal auf dem Campus mit jemandem treffen und habe alle Bücher fürs ganze Jahr bekommen, habe dann so 100 oder 200 Euro gezahlt. Es ging aber einfach und schnell. So, da dachte ich, okay, jetzt komme ich nach Deutschland an eine deutsche Hochschule und dann muss ich dann mir auf den Zettel aufschreiben, was ich brauche, das ans schwarze Brett hängen und dann brauche ich es ewig, bis sich jemand meldet, der die Bücher hat oder andersrum, wenn ich meine selber verkaufen will. Also im Prinzip gibt es den Markt, aber es gibt keinen Marktplatz, wo man transparent eben die Bücher einstellen kann. Und bei uns geht man halt ganz einfach auf die Plattform, gibt die ISBN-Nummer ein und kann sein eigenes Buch verkaufen oder auch eben das finden, wenn man eins sucht. Okay, jetzt kann man sagen, es gibt ja Amazon.de, da gibt es ja auch einen Buchmarktplatz. Aber wir haben ausgerechnet, wenn man zum Beispiel so ein VWL-Buch kostet im Durchschnitt so 35 Euro. Wenn man es verkaufen will, entstehen so Gebühren und Versandkosten alles von 9 Euro. Das heißt, von den 35 Euro, die ich verkaufe, bleiben dann noch 27. Das ist nicht mehr so viel. Ja. Und für den Studenten, deshalb weichen Studenten eben auf die schwarzen Bretter aus an den Unis, aber die Situation war auch nicht befriedigend. Also haben wir eben den Büchermarktplatz für Studenten gegründet. Ja. Und wir haben das noch ein bisschen angereichert, also ein paar Community-Features sind drin. Zum Beispiel, man kann vorab mit dem Studenten kommunizieren, weil wir ja auch keine Gebühren für den Marktplatz nehmen. Ob das Buch in gutem Zustand ist oder was da noch alles für eine Auflage ist. Ja. Das kann man bei Amazon nicht, weil Amazon will nicht, dass die Käufer und Verkäufer schon vorab kommunizieren, weil dann können sie ja die Gebühren von Amazon umgehen. Ja. Sie sind quasi das Amazon für Studenten, kann genau. Man sagen. So ja. Nennen Sie sich auch. Ne? Genau. Na, so offiziell? Nennen wir uns offiziell nee, nicht. Offiziell nicht, inoffiziell. Inoffiziell, ja. Amazon für Studenten. Und als wir so miteinander telefonierten, hatten Sie 30.000 Studenten schon. Das ist ja ganz eine Menge. Ja, damals war das ganz gut. Jetzt war Semesterstart, jetzt haben wir fast 40.000. Ja. Und wenn Sie keine Gebühren für den Tausch nehmen, wovon, was ist dann das, ja, die Ertragsmechanik in Ihrem Geschäftsmodell? Das haben die Investoren auch gefragt. Und die Idee war halt, dass wir auch dann, also es gibt zwei Optionen eigentlich, das Ganze zu monetarisieren. Entweder man führt halt doch Gebühren ein, wenn man dann 1 Million Nutzer oder so hat und die Studenten schon eine gewisse Abhängigkeit haben. Aber wir wollten fair bleiben und dem Studenten nicht die Gebühren aufzwingen und sagen dann halt, wir verkaufen neue Bücher. Also gibt es jetzt bei uns, wir haben eine Kooperation mit einem Buchlieferanten geschlossen, gibt es jetzt bei uns jedes Buch, was es bei Amazon auch gibt. Deshalb sagen wir sind das Amazon für Studenten. Weil wir bieten jetzt jeden Service, den Amazon im Bereich Bücher auch bietet für Studenten, halt kostenlos und speziell segmentiert für Studenten. Ja. Was muss man machen? Muss man sich da registrieren oder wie? Genau, man geht auf die Startseite, das geht ganz schnell. Also wir verlangen nur Benutzername, Passwort, E-Mail-Adresse, Uni und Studiengang. Das geht ganz schnell, also 30 Sekunden hat man so einen Account angelegt. Klar, man muss die E-Mail-Adresse verifizieren, wenn man bei uns Bücher kauft. Müssen wir auch sicher sein, dass wir noch mit dem Käufer oder Verkäufer in Kontakt treten. Und dann ist es ganz leicht, du gehst auf die Startseite, du hast die Uni schon angegeben, du siehst schon die Bücher, die an der Uni angeboten werden, in deinem Fachbereich auch und möglicherweise auch in deinem Studiengang. Ja. Und somit geht das alles ganz einfach und ganz schnell für den Studenten. Mhm. Und wir sehen ja auf der Seite, wir sehen ja, was für Nachrichten sich die Nutzer hin und her schicken. Und wir sehen, dass die sehr froh sind und die sehr gute Schnäppchen bei uns machen. Und wir sehen auch die E-Mails, die sie rausschicken an ihre Freunde, da steht immer drin, hier gibt es super günstige Bücher. Ja, also wir haben eben die Möglichkeit geschaffen, dass die Studenten untereinander die Bücher verkaufen und wir glauben auch, dass sie die dann günstiger verkaufen, weil sie sich dann auch treffen auf dem Campus. Ja. Jetzt hatten Sie mich gefragt, was ich so als Hochschullehrer davon halte, ja. In meiner Funktion, dass die Studenten ja auch Bücher haben sollten. Genau. Ja. Mir fiel so spontan nichts dazu ein, außer dass die bei uns die Studenten wenig Literatur lesen und das eigentlich ein guter Zug wäre, da mal so ein bisschen Druck dahinter zu bringen. Mhm. Aber in den Fächern, mit denen Sie zu tun haben, lesen die offenbar noch Lehrbücher. Ja, also wir merken, es gibt so richtig 70 aktive richtig Universitäten bei uns auf der Plattform. Das sind so die größten, so Uni Köln oder LMU München oder auch FU Berlin läuft ganz gut. Yeah. Und da gehen vor allem BWL-Bücher, Jura-Bücher und Medizinbücher. Und Medizinbücher sind extrem teuer. Pädagogikbücher. Ja, da geht auch Sprachwissenschaften, Sozialwissenschaften, alles. Ja, jetzt würde ich vorschlagen, dass wir da mal Ihr Geschäftsmodell ein bisschen näher beleuchten. Okay. Und dazu habe ich so eine Folie vorbereitet, nämlich was so ein gutes, wir nennen das Entrepreneurial Design, weil Geschäftsmodell klingt immer nach Geschäft, wo es eigentlich um Ideen geht. Und Modell soll es auch nicht sein, sondern es soll praktisch funktionieren. Mhm. Deswegen heißt das Entrepreneurial Design. Design hat immer klassisch die Brücke so zwischen dem Produkt und dem Kunden geschaffen. Mhm. Also Design hat mehr so eine Vorstellung, dass es um den Brückenschlag geht, von der Theorie oder vom Produkt in den Markt, was ja sonst nicht selbstverständlich ist. Ja, was ist der klare Marktvorteil von Ihnen gegenüber einem Buchladen oder Amazon oder sonst irgendeinem, der vor der Uni steht und gebrauchte Bücher verkauft? Also im Prinzip haben wir nur im Gebrauchtmarkt einen Marktvorteil für den Studenten. Ja. Weil im Neubuchmarkt kann man keinen Vorteil bieten, weil es eine Buchpreisbindung in Deutschland gibt. Und das Buch überall das gleiche ist, also vom Produkt ist keine Differenzierung möglich und vom Preis auch nicht. Ja. Liefern tun alle innerhalb von 24 Stunden, da ist auch keine Differenzierung möglich. Also das. Also der Gebrauchtmarkt. Und was ist da Ihr Vorteil? Der Vorteil ist, dass es kostenlos ist, dass man sich viel Arbeit und Zeit sparen kann, wenn man eben viele Bücher von ein und derselben Person kauft und dass das Ganze sozialer wird. Also wir versuchen, den Studenten an uns zu binden durch soziale Features und durch andere Sachen und den Gebrauchtmarkt, damit gehen wir auf den Kunden los, das kommunizieren wir ihm. Und dadurch wird er ein treuer Kunde bei uns und kauft auch neue Bücher. Und dass es funktioniert, sehen wir ja an den Zahlen. Ja. Ist es ein klarer Vorteil? Ist es erkennbar? Also es kommt sehr gut an, weil wir vergleichen es zum Beispiel, wenn wir Werbung schalten im StudiVZ, wie die Klickraten so sind, wenn wir dann die Buchpreise einblenden, die wir haben. Und die sind extrem hoch und verglichen mit anderen Anbietern, die bei StudiVZ werben, stehen wir sehr gut immer da. Also die Studenten klicken auf die Werbung und das ist immer ein Zeichen, das ist Stoß auf größere Nachfrage. Ja. Könnte man da nicht eine andere Kooperation machen? Wenn du bei StudiVZ eintrittst, kriegst du von uns ein Buch und die müssen das bezahlen oder so? Das ist auch gegen die Buchpreisbindung. Also wir suchen noch nach Möglichkeiten, dem Studenten Zugang zu günstigeren Büchern. Diese Buchpreisbindung ist etwas aus dem vorletzten Jahr. Aber auf der anderen Seite ist die auch gut, weil dann kann uns Amazon im Prinzip nicht im Preis schlagen. Ja. Also können wir uns keinen Preiskampf, oder können die keinen Preiskampf gegen uns starten. Ja. Jetzt gucken wir mal den nächsten Punkt an. Wie können Sie sich gegen Imitatoren schützen? Das ist ganz einfach. Es gibt schon zig Nachahmer. Ja. Und da wir eben da Holzbrink uns investiert hat und Holzbrinker der StudiVZ gehört, konnten wir halt sehr günstig dort Werbung schalten. Und so haben wir in kurzer Zeit eben jetzt die 40.000 aufgebaut und im Prinzip haben wir jetzt schon so einen großen Nutzen auf der Plattform, dass ein Anbieter mit, weiß ich, 1.000 Buchangeboten und mit 20 Mitgliedern, da hat keine Chance mehr. Haben Sie einen Größenvorteil? Ja. Liability of Smallness, sagen die BWLer. Sie haben schon den Advantage of irgendwas, Size oder so. Size, ja. Ja. Also Sie haben mit Holzbrink praktisch schon einen super Investor, kann man sagen. Genau, ja. Darf man ein bisschen mehr wissen oder ist das geheim? Sie müssen nicht. Was wollen Sie denn wissen? Was Sie uns fragen mögen, zum Beispiel, wie viel die haben und was sie bezahlt haben. Oder okay, so. Das ist eher geheim. Ja. Das ist geheim, also. Ja. Okay, jetzt technologische Obsoleszenz. Gibt es irgendwas, was bei Ihnen technisch veraltern könnte? Das ist ein Problem, wenn man im Hightech-Bereich ist. Da ist ständig irgendwo was Neues und da ist es wahnsinnig schwer mitzuhalten. Das ist eine Frage, die man sich stellen muss. Sie sind nicht so sehr im Hightech-Bereich, ein bisschen Internet. Ja. Das kann höchstens, die Programmiersprachen können sich ein bisschen ändern und dass wir da immer auf dem aktuellen Stand bleiben müssen oder dass bei den Surfern, dass die Datenbanken sich da ändern bei unseren Anbietern und wir da eben mit Schritt halten müssen, aber sonst. Da haben Sie keine Hightech-Komponenten drin, die Sie mitdenken müssen, dass Sie da überholt werden? Nee. Wie ist es mit der wirtschaftlichen Obsoleszenz? Also jemand bietet das, was Sie machen, preiswerter an. Na, da wir den Gebrauchtmarkt schon kostenlos haben, geht es ja gar nicht mehr preiswerter. Also es sei denn, er gibt den Leuten noch Geld, dass sie den Marktplatz nutzen. Aber ich glaube, das ist wirtschaftlich nicht tragbar. Schon beim kostenlosen Modell könnte man sagen. Macht ein Preis ausschreiben oder irgendwas, was ein bisschen attraktiver macht. Ja, aber das ist dann nur kurzfristig und die Studenten können vielleicht beim Gewinnspiel mitmachen, aber ob das da gleich, weiß ich, 50.000 Studenten machen. Wir sehen ja, wie schwer das ist, erst schon die 40.000 aufzubauen. Also glaube ich auch nicht. Ja. Gut, haben wir die Punkte. Nehmen wir mal den nächsten. Finanzierung. Wie hat es denn angefangen und was? Wie war das mit der Finanzierung? Sind Sie der Gründer? Sind Sie allein? Nee. Mit anderen? Ich habe wir haben zusammen das Abitur in Berlin gemacht. Er hat weiter in Berlin studiert, ich habe in Irland dann angefangen. Und insofern sind wir zwei Gründer und am Anfang haben wir das gar nicht als Gründungsprojekt gesehen. Also wir haben einfach gedacht, wir brauchen da eine Webseite und wenn man dann irgendwann viele Studenten auf der Webseite hat, kann man bestimmt ein kleines Taschengeld verdienen, neben dem Studium, dachten wir. Und dann habe ich durch Zufall einen Investor kennengelernt in Kitzbühel und der hat gemeint, dass da eben wirtschaftliches Potenzial in dem Projekt steckt und hat uns ein bisschen die Augen geöffnet. Und der hat dann halt gemeint, er will Anteile bei uns kaufen. Und wir hatten aber noch gar keine Firma oder sowas angemeldet. Das war halt einfach www.bookia.de. Und am Anfang habe ich es nicht so richtig ernst genommen und dann habe ich ihn erstmal so auf Hold gestellt. Aber nach so im April, Mai 2007 wurde es dann ernst. Dann hat er gesagt, er wird so und so viel. Und dann hat mich noch ein Internetinvestor, ein ziemlich bekannter, über Xing kontaktiert. Und dann dachte ich, okay, jetzt will der auch noch investieren. Da ist vielleicht wirklich Potenzial drin. Ja. Und dann hat einer der Investoren dann von den beiden uns investiert. Und der hat dann im Prinzip die GmbH-Gründung finanziert, hat uns gesagt, wie es mit der GmbH-Gründung geht, Notar und Anwalt besorgt und alles. Wir mussten uns dann nicht mehr so viel um den juristischen Kram kümmern. Und wir wollten aber eine GmbH gründen, weil klar wurde, irgendwann müssen wir auch Geld verdienen und dann müssen wir Rechnungen schreiben wahrscheinlich. Und eine Rechnung als Limited wollten wir nicht. Und unser Investor hat auch gemeint, dass es leichter ist langfristig in eine deutsche GmbH. Ja. Und, genau, dann hatten wir die GmbH und dann hat unser Investor eben die erste StudiVZ-Werbung finanziert. Dann haben wir gesehen, dass es auf massive Nachfrage gestoßen ist und dann haben wir uns gedacht, okay, aber die StudiVZ-Werbung ist so teuer, die kann man gar nicht langfristig finanzieren. Also haben wir dann eben überlegt, mit StudiVZ oder mit Holzbrink zu kooperieren und dass die das dann finanzieren und so ist es auch gekommen dann. Ja. Was müssen Sie sich um Finanzierung kümmern? Erstmal brauchen Sie gar nicht viel Geld, das haben Sie so nebenher gemacht. Und dann liefen Ihnen die Investoren eigentlich hinterher. Ja. Das sage ich deswegen, weil meine Erfahrung auch ist, hinter guten Konzepten laufen die Investoren hinterher. Ja. Und von daher so mit dem Kapitalmangel in Deutschland glaube ich nicht so. Aber wäre ein anderes Thema. Jetzt gucken wir mal das nächste an. Marketing, wie hat das denn angefangen? Ich meine, kein Mensch kannte Sie. Kein Mensch hat auf Sie gewartet. Mhm. Das ist immer die Frage, wie kommt man von Null, was man realistischerweise ist am Anfang, auch wenn man das nicht hören will oder von träumen, dass man irgendwie ganz toll ist. Man ist am Anfang Null, wie kommt man auf Eins? Wie war das bei Ihnen? Wie sind die Ersten auf Sie aufmerksam geworden? Ganz am Anfang hatten wir einfach nur unsere Freunde oder Kommilitonen angeschrieben, die sich auf der Webseite registriert haben und die haben dann wiederum ihre Freunde eingeladen. Das hat aber nicht so einen starken Netzwerkeffekt wie bei StudiVZ geführt, dass es dann viral von alleine weitergewachsen ist, weil es trotz allem nur eine Bücherbörse ist. Also haben wir gemerkt, dass wir da viel Traffic auf die Seite kriegen müssen, weil es muss parallel immer Angebot und Nachfrage wachsen. Es ist schwer, weil du kommst auf die Seite und es ist noch kein Angebot da, also verlässt du die Seite. Dann haben wir so Features eingebaut wie, okay, wenn es das Buch noch nicht gibt, kann man es nachfragen. Das heißt, dass er dann eine Nachricht bekommt, wenn das Buch dann eingestellt wird. Dass wir den Kunden so an uns binden und dann er wieder eine E-Mail bekommt und dann an uns denkt. Durch so eine Features. Und dann klar eben die StudiVZ-Werbung. Ja. Mhm. Da sind dann Anmeldungen im vierstelligen Bereich gleich an einem Tag. Und da muss man es einfach nur rüberpushen und dann irgendwann nimmt die Klickrate halt ab. Das ist das Problem, was gerade alle Social Networks haben. Die Werbung ist halt schon seit ein, zwei Jahren jetzt immer auf diesen Social Networks. Die Leute kennen die Werbung und klicken jetzt langsam nicht mehr drauf, weil sie wissen, es ist Werbung. Ja. Am Anfang war das alles neu, keiner kannte Social Networks und auf einmal war da ein Banner und alle gucken den Banner an und klicken drauf und wir waren halt ganz früh dabei, ne, von der Werbung. Mhm. Jetzt haben sich die Leute an die Werbung gewöhnt und klicken nicht mehr so oft. Mhm. Und das ist ein Bestandteil, ist ein Hauptbestandteil oder der einzige? Am Anfang war es der einzige Bestandteil, als wir jetzt gemerkt haben, dass die Klickraten so rapide bergab gingen. Ist das Wachstum natürlich ein bisschen abgeschwächt, das hat die Investoren nicht so gefreut, mich auch nicht. Ja. Und dann haben wir uns ein Campus-Botschafter-Konzept überlegt. Also wir haben uns, was ist das? Ja. So ähnlich wie das Campus-Captain-System von StudiVZ. Ja. Und da waren eben Campus-Captains, die haben das an der Uni bekannt gemacht. Und wir haben uns jetzt halt überlegt, dann den Studenten gefällt es, wir haben schon Fans und wir wollten die Fans halt nutzen, das Produkt weiter bekannt zu machen. Und dann geben wir jetzt den Studenten halt den Anreiz, wenn sie einen Studenten werben für Bookia, kriegen sie ein Jahr lang 15% vom Neubuchumsatz, den sie bei uns tätigen. Also jetzt gehen die ganzen, wir haben schon so 250 Campusbotschafter, die gehen jetzt an den ganzen 70 großen Unis los und schreiben E-Mails und gehen an die Fachschaften und machen Bookia bekannt und Dann kommen die auf die Seite und geben den Code ein. Mit dem Code können sie dann am Gewinnspiel teilnehmen, die Studenten. Und dann können wir die geworbenen Studenten den Campusbotschaftern zuordnen. Und so kriegen sie jetzt ein Jahr lang, verdienen sie mit an dem, was ihre geworbenen Kunden bei Bookia ausgeben. Und dann gehören die Kunden ihnen. Die kriegen nach dem einen Jahr gehören sie an uns komplett. Ja. Genau, und dann haben wir noch die Fachschaften eingebunden. Also wir haben die Fachschaften angeschrieben von allen Unis. Es war eine Haufen Arbeit, die E-Mail-Adressen und die Adressen von so Kölner zum Beispiel 50 Fachschaften und das für 70 Unis, da die Fachschaften zu finden und die E-Mail-Adressen zu finden und die dann zu kontaktieren. Aber die haben es dann auch über ihren Mailverteiler bekannt gemacht oder hängen Bookia-Plakate für uns auf, die wir ihnen zuschicken. Also ein ziemlich intensives Marketing und sehr schwierig. Ich hätte nicht gedacht, dass es so aufwendig ist, schon 40.000 zu kriegen. Und wir hoffen, dass irgendwann jetzt dieser Tipping-Point erreicht ist, dass es dann von alleine mal weiter wächst. Ja. Jetzt gucken wir vielleicht mal die nächste Folie an. Also sonst redet man ja immer von High-Tech als High-Potential und wir haben ja hier eine ganze Reihe von Gründern gehabt und haben auch welche im eigenen Umfeld, wenn man an EBO zum Beispiel denkt, die ja nicht so sehr aus High-Tech kommen oder höchstens High-Tech anwenden, aber trotzdem High-Potential sind. Wie ist es mit der Skalierbarkeit von Ihrem Modell? Eigentlich ganz gut. Genau weiß ich nicht, was Skalierbarkeit ist. Skalierbarkeit, also dass man es multiplizieren kann, dass es nicht beschränkt ist. Wenn ich jetzt nur mit 17-Jährigen, die kaufen, arbeite, sondern dass man es eigentlich ausdehnen kann. Ihre Grenze sind praktisch alle Studenten. Ja. Und dann könnten Sie sogar einen Gebrauchtbüchermarkt machen für die anderen auch. Aber man könnte das dann irgendwann segmentieren, weil bei uns haben viele angeschrieben, die gar nicht mehr Studenten sind, die aber ihre Bücher noch verkaufen wollen. Oder die können ja auch neue Bücher bei uns kaufen, müssen es ja nicht bei Amazon machen. Ja. Und die haben halt angesteckt, nicht mehr Student. Und da könnte man dann das irgendwann mal so segmentieren, dass man dann zum Beispiel unter students.bookia.de, dass dann halt nur die Studenten unter sich sind. Und dann other.bookia.de zum Beispiel, dass dann halt das auf Nicht-Studenten segmentiert ist. Ja. Ja. Können Sie das Modell nicht auf alles Mögliche übertragen, dass man Kriminalromane tauscht, Wild West? Ja. Geschichten eigentlich, ja. Der einzige Punkt, wo man aufpassen muss, wenn man das dann skaliert, sind im Prinzip die Surfer. Weil wir merken jetzt, wir haben einen Surfer und der ist manchmal ziemlich heiß. Also der steht nicht bei uns, aber wir wissen, dass er heiß ist. Aber ist nicht teuer. Nö, dann für 60 Euro hat man neun. Ja, ja. Ja. Also das kann... Also unendlich skalierbar im Prinzip. Ja. Ja. Und eigentlich auch skalierbar, ich meine, Sie sind eine Börse, man kann alles über die Börse handeln. Sie könnten ja auch über Bücher hinaus, Sie können mit Rennpferden handeln oder mit... Ja, bei uns ist halt der Vorteil, dass der Kunde nichts eingeben muss, außer die ISBN-Nummer oder halt den Titel und dann das Buch suchen. Wenn man dann es ist standardisiert, es gibt ein Buch, genau. Auflage ist noch ein Problem. Alte ja, aber da gibt es dann auch oft unterschiedliche ISBNs. Ansonsten gibt es da an in dem Kommentar, dass es anders ist. Aber man könnte noch CDs und DVDs aufnehmen, weil die hat unser Buchlieferant auch. Und da ist es dann auch ganz leicht, da findet er die CD halt über die Suche und klickt, die will ich verkaufen. Ja. Also alles, was unser Lieferant an Daten uns gibt, können wir auch verkaufen und kaufen. Ja. Skalierbarkeit schon mal sehr gut. Mhm. Wie ist es mit der Einfachheit? Ist es ein einfaches Konzept oder wächst es Ihnen allmählich über den Kopf? Also nimmt es an Komplexität zu, wenn die Besucherzahlen wachsen? Nee, das auf keinen Fall. Das wird nicht. Weil die Zahl der Bücher ungefähr gleich bleibt, oder? Die Zahl der Bücher in der Datenbank? Ja. Ja, bis auf die, da nimmt halt eine Zeile zu. Ja. Eine Zeile mehr Angebote. Ja, aber es wird nicht komplexer. Also es wird nicht. Wird nicht ein Warenhaus mit 7 verschiedenen Farben pro Produkt und nochmal 7 Größen oder so? Nee. Das nicht. Und was ist überhaupt, das wäre eine Frage, die mich natürlich sehr interessiert, Management, also das ganze BWL. Sind Sie selber BWLer? Ja, ich studiere noch BWL. Ja, sind Sie ein bisschen untypisch. haben Sie mit BWL zu tun, außer dass Sie natürlich das vielleicht, haben Sie BWL-Aufgaben in der Firma? Ja, weil wir halt ein ziemliches Low-Budget-Startup sind, trotzdem Holzbrink drin ist, vom reinen Cashflow ist nicht viel. Mhm. Und versuchen wir eben alles selbst zu machen, also von Finanz, Buchhaltung, Steuern selber. Alles selber. Den ganzen Accounting und so selber. Aber, das ist das Erste, was wir outsourcen, wenn wir die Zeit brauchen und auch das Cash besser fließt. Die Studenten tauschen unter sich, da wird nichts versandt oder irgendwelche Rechnungen oder so, oder machen Sie das? Also beim Neubuchverkauf machen wir das. Ja. Da verschickt das unser Lieferant in unserem Namen und wir verschicken die Rechnung als E-Mail. Ja. Aber gebraucht, also meistens 50% treffen sich auf dem Campus. Ja. Und wenn sie sich aber nicht auf dem Campus treffen können aus Zeitgründen oder doch ein Aachener, ein Berliner Buch gekauft hat, dann geht es über Versand. Ja. Und Ihren Versand? Oder Nee. das müssen die selber machen? Das ist dann wie bei eBay, die schicken sich dann Nachrichten hin und her, die Adresse, ich überweise dir das Geld. Ja. Jetzt gucken wir noch was Drittes an. Risiken minimieren. Haben Sie Risiken? Ja, am Zahlungsausfallrisiken. Zahlungsausfall bei neuen Büchern. Genau. Habe ich heute wieder geguckt auf dem Konto, es wird wieder 3 Studenten nicht gezahlt. Oder das Geld kam halt zurück oder nicht zurück. Ja, die Bank wollte es abbuchen, ging aber nicht. Wahrscheinlich war das Konto leer. Das ist schlecht, weil sie dann noch die Gebühr der Bank mit oben drauf kriegen. Ja, die nervt echt. Ja. Und könnte man das minimieren? Schwer. Also wir haben schon wir haben extra einen Zahlungsanbieter genommen, weil der behauptet, dass er die Kontodaten vorher prüft und uns vor Zahlungsbetrügern schützt. Bis jetzt ist es, wir haben 10 Zahlungsausfälle gehabt und einmal wurden wir gewarnt, also wir hätten den Zahlungsanbieter gar nicht gebraucht bis jetzt. Und wir zahlen einen Haufen Geld für den. Das ist interessant, was zahlt man? Also einen Haufen nicht, aber verglichen, wir haben 60 Euro Serverkosten zum Beispiel und für einen Zahlungsanbieter zahlt man im Monat 30 Euro und dann für jede Transaktion, aber es minimiert ja immer die Marge. Ja. Das ist ja dann, man zahlt 3% vom Umsatz, dann zahlt man 7 Cent an die eigene Bank wegen Lastschrift, dann zahlt man 7 Cent, weil die das durch ihre Datenbank hauen, damit es gecheckt wird. Und dann zahlt man nochmal 7%, dass die das für einen abwickeln. Also das ist ja ein Haufen Geld dann immer. Könnte man anders rangehen, um die Risiken zu minimieren? Ja, wenn es halt groß genug ist, könnte man sagen, wir nehmen den Zahlungsanbieter nicht und nehmen dann halt die Zahlungsausfälle in Kauf, wenn die Kosten dadurch geringer sind. Ja. Zum Beispiel sagen, nur gegen Vorauszahlung? Ja, das ist halt auch kritisch, weil die Studenten, wenn sie bei uns bestellen, wir garantieren halt auch 24-Stunden Versand. Und sonst können sie auch in die Buchhandlung gehen, wenn es eine Woche dauert, bis das Geld bei uns ist, bis wir es dann abgeschickt haben, vergehen 3-4 Tage. Das kann man auch nicht den Kunden, weil es auch Amazon und Buch- und Bücher.de, die bieten das ja auch so. Ne? Also das Risiko kann man schlecht minimieren. Das ist aber ein bisschen Thema. Ich meine, wenn Sie mal richtig groß sind und irgendwo steht in der Zeitung, der Bild-Zeitung, dass Sie irgendwas Böses machen, dann hören die Leute auf zu bezahlen, sind Sie pleite. Na, ganz so wird es nicht kommen. Also dann werden wir, wenn wir uns einen Spezialisten in dem Risk-Management-Bereich oder so nehmen, der sich dann da auskennt. Oder Holzbrink Ventures bietet uns ja auch die Erfahrung aus ihrem Portfolio. Es gibt ja auch Bücher.de, gehört auch zu Holzbrink, dass man sich dann da austauscht. Ja. Ja, vielleicht noch das Prototype, ja, Experimental Startup. Genau. Hat so eine Möglichkeit bei Ihnen gegeben? Haben Sie ein bisschen so gemacht? Sie haben praktisch ganz einfach mit Ihren eigenen Bekannten angefangen. Das könnte man so. Also wir haben im Prinzip ohne Risiko für uns gegründet, ohne finanzielles Risiko. Wir haben es am Anfang noch neben dem Studium gemacht. Jetzt machen wir Praktikum bei uns selbst. Ja. Und wir haben eigentlich nur gelernt. Wir haben auch viele Fehler gemacht. Wir haben keinen Businessplan geschrieben. Warum ist das ein Fehler? Also ich sehe das mit zwei Augen auch wieder, weil wir haben viele Investoren, die sagen, ich gucke mir den Businessplan gar nicht an, ist mir viel zu viel Text, ja, ich will die Präsentation kurz sehen, was ist die Idee, dann sage ich, ob es mir gefällt oder nicht und dann wie viel Geld, ja, gerade im Internet fließt das Geld recht schnell und kein Kapitalmangel. Ja. Und dann habe ich aber Gründer gehört, wir haben einen Businessplan geschrieben und wir haben immer unsere Ziele erreicht und wir wussten immer, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir haben diesen Businessplan nicht, wir wissen nicht, okay, wir wissen, dass wir 2 Millionen Studenten in Deutschland haben und dass wir möglichst alle auf die Plattform kriegen wollen, aber das schafft man nicht von einem auf den anderen Monat, dann wäre es trotzdem gut, Ziele zu haben. Also intern im Kopf hat man schon Ziele, aber dass man die auch aufschreibt und okay, Holzbrink hat schon gesagt, wir müssen so und so viel schaffen jetzt. Seitdem Holzbrink dabei ist, ist es schon ein bisschen professioneller. Ja, Intelligent Prototyping, hätte man das bei Ihnen machen können? Oder man kann sagen, Sie waren in so einer Phase, wo Sie es erstmal ausprobiert haben. Prototype ist hier nicht teuer, das ist eine Website. Man hätte vom Marketing sagen können, wir machen es erstmal an einer Uni. Ja. Versuchen an einer Uni bekannt zu werden und dann verbreiten wir das auf die anderen Unis. Das Wissen sozusagen, was man bei einer Uni, das hätte man machen können, ja. Wie haben Sie das denn gemacht mit der Software, die Sie brauchen? Die mussten Sie selber programmieren oder haben Sie sich als Open Source zusammengesucht? Also alles, was wir nutzen, ist Open Source, aber programmieren muss man es trotzdem. Und das macht der Programmierer, also mit dem ich gegründet habe. Der studiert Wirtschaftsinformatik und kann programmieren. Ja. Sehr gut sogar. Wie hoch war da der Aufwand, wenn man das mal... Weil es immer heißt Open Source und dann stellt sich heraus, unsere Erfahrung auch, dass es doch aufwendiger ist, als man glaubt. Ja, also am Anfang haben wir das ja nebenbei gemacht und er auch. Und dann hat er halt, wenn er nach Hause kam und er hatte Lust zu programmieren, dann hat er das halt programmiert. Die Idee hatten wir halt im Oktober 2006 und im Februar 2007 ist die Webseite online gegangen. Aber da war ja nur, dass ich in der Woche 2-3 Stunden dran gearbeitet hat. Ich denke, man kann das schon in 2 Wochen programmieren. Ja. Also der Aufwand ist eher gering. Ja. Deshalb ist auch die Kopiergefahr sehr groß gewesen am Anfang. Ja. Deshalb hatten wir auch viele Nachahmer. Aber dann durch die Holzbring-Kooperation. Sind Sie jetzt praktisch davor? Man genau. sagt ja bei diesen Community Networks, The winner takes it all. Winner takes all, ja. Ist es so? Kann man so sagen? Ich glaube, so ist es bei Social Networks und so ist es gerade, wenn man eine Nische bedient, und wir bedienen die Studentennische, in der Nische ist es auch so. Ja. Gut, das waren eigentlich so meine Fragen. Was würden Sie heute anders machen? Also ich würde darauf aufpassen, wie man früh in die Company lässt. Ja. Also wir hatten damals mit 2, 3 Investoren gesprochen. Wir hatten gute Erfahrungen mit dem Investor gemacht, aber jetzt zeigt sich halt, wer wirklich Ahnung vom Internet hat und wer weiß, worin er investiert hat und wie sich das alles entwickelt. Jetzt haben wir halt auch Diskussionen mit Investoren teilweise, wie sich das entwickeln soll, wie schnell und mit was für einem finanziellen Aufwand. Und das hätte man am Anfang eher prüfen müssen. Und also ich würde aufpassen, wie man da wirklich reinlässt und wirklich die Motivation besser erforschen und wirklich auch die Ziele schon vorab stecken. Also bei uns lief das sehr unprofessionell am Anfang ab. Das würde ich anders machen. Ja. Und was hat gut geklappt? Wo würden Sie sagen, da haben wir was man anderen Gründern auch empfehlen kann? Dass Sie mit einem Freund gegründet haben, den Sie lange kennen, dass es da nicht so Auseinandersetzungen gibt? Oder? Da gibt es auch Auseinandersetzungen, aber das... Danach trinkt man trotzdem Bier. Ja, nicht in grundsätzlichen Auseinandersetzungen, ja gut, aber nicht in grundsätzlichen. Nee. So, ja. Ja, das sind dann Kleinigkeiten, wo wir uns manchmal streiten, aber das gehört dazu, damit das Produkt auch besser wird. Ja. Was bei uns ziemlich leicht ging, war die ganze GmbH-Gründung und da hat uns dann der Investor, weil er wirklich schon mal gegründet hat, zwar nicht im Internet, aber hat uns da schon viel geholfen. Dann bei der Holzbring-Beteiligung lief das dann wieder anders, da hätten wir dann juristische Hilfe gebraucht, außer wir Gründer. Als sich Holzbring bei uns beteiligt hat, da gibt es so ein paar Sachen, die habe ich erst im Nachhinein erfahren, die im Beteiligungsvertrag stehen. Ja. Die haben natürlich Erfahrung und für sie ist es das erste genau. Mal. Ja. Aber ich meine, sie haben uns nicht unfair behandelt oder so. Mir ist jetzt halt nur bewusst, was es wirklich ist alles, was dahinter steckt und was wir leisten müssen. Und sonst sieht es nicht so gut aus. Ja. Die setzen einem die Ziele und die muss man erfüllen, sonst genau. ist das Geld. Ja. Ja, ja. Also da würde ich aufpassen, aber sonst... Auch am Anfang ging alles sehr unkompliziert bei uns. Der Investor hat uns schnelles Geld gegeben, wir haben schnell StudiVZ-Werbung geschaltet, es ging alles ganz schnell bei uns, das war halt der Vorteil. Ja. Aber dann hätten wir eigentlich, ein Investor hat auch eingezielt, der will halt möglichst viele Anteile dann von der Firma haben, der will möglichst schnell Cash machen und der ist nicht daran interessiert, uns jetzt als Mentor sozusagen zu begleiten. Wir hätten halt einen erfahrenen Gründer gern gehabt damals, der uns sagt, passt auf, wenn ihr Investor reinlasst, passt auf bei der Beteiligung vertraglich. Oder auch im Online-Marketing-Bereich, da haben wir letztendlich alles selbst gemacht. Wir gestalten die Werbemittel selbst, aber da kann man auch professionell kommunizieren, dass der Student das Produkt viel besser versteht und dann würde alles viel schneller und viel besser gehen. Ja. Also eigentlich ist es sinnvoll, sich wirklich am Anfang hinzusetzen und da denkt man halt wirklich drüber nach, wenn man einen Businessplan schreibt. Also viele sagen, Businessplan lese ich nicht, aber der Gründer selbst sollte ihn trotzdem schreiben, um sich von vorne bis hinten Gedanken zu machen. Und bei uns war es mehr so eine Just-Do-It-Gründung. Ja. Schön. Wo glauben Sie, dass Sie in 5 Jahren sind? Ich würde fragen, was ist in 5 Monaten? Also, wo sind Sie in 5 Monaten? Hoffentlich nutzen dann fast 1 oder 2 Millionen Studenten Bookia. Ja. Dann würde das sehr gut aussehen. Daran arbeiten wir jetzt jeden Tag. Ja. Und eine Ausweitung des Geschäfts und erstmal nur die Bücher und Studenten, da haben Sie ja ansonsten CDs und DVDs kann man noch ins Sortiment aufnehmen. Wenn er schon bei uns dann Bücher kauft, kann er auch CDs und DVDs mitnehmen. Ja. So eine Idee, die Bücher als Podcast zu produzieren und zu verkaufen. Ich höre immer das Podcast, weil ich im Omnibus, im Auto und hinter dem Kopfkissen und so. Ja, man, E-Books ist auch so ein Thema, dass man dann auf dem iPhone oder so liest. Das, was uns die Verlege dann halt geben oder der Lieferant, können wir natürlich alles auch in Bookia integrieren. Fakt ist nur, dass es bei uns auch ein bisschen geliefert werden muss und wir nicht das selbst liefern können. Ja. Und auch nicht selber produzieren wollen. Ja, das ist es dann halt, wenn 2 Millionen Studenten Bookia nutzen und so viel Cash fließt, dann kann man vielleicht sowas mal machen, aber das sind strategische Optionen, die da machen wir uns jetzt noch keine Gedanken. Unser Ziel ist jetzt erstmal, mehr Nutzer zu gewinnen. Ja, ja, ich denke, das war erstmal so für uns hier im Gespräch alles. Ganz herzlichen Dank. Ja. Und das war vielen Dank.